Die Welt steht am Anfang des dritten Jahrtausends vor großen Umbrüchen. Großreiche vergehen und neue Reiche entstehen. Während die Sowjetunion zerfallen ist, wurde am Aufbau der Vereinigten Staaten von Europa gearbeitet. Politiker und Wirtschaftsführer in Ost und West, in Nord und Süd streben nach einer Neustrukturierung der Welt. Immer häufiger wird in diesem Zusammenhang von einer neuen Weltordnung geredet. Was ist darunter zu verstehen? Welche Kräfte, Personen und Vereinigungen tragen zur Verwirklichung dieses Zieles bei? Und wie ist diese Zielvorstellung aus biblischer Sicht zu beurteilen? Darum soll es im Folgenden gehen. Zunächst die Frage, was ist die neue Weltordnung? Die neue Weltordnung hat eine Welt zum Ziel, in der alle Menschen in Frieden und Eintracht zusammenleben. Krieg soll nicht mehr sein. Die Menschheit soll zusammenwachsen zu einer großen Familie, in der es keine Konflikte wegen Rasse, Kaste, Geschlecht, Weltanschauung oder Religion mehr geben wird. Schlüsselbegriffe der neuen Weltordnung sind Liebe, Friede, Einheit, Harmonie und Toleranz. Das Zerfallen des kommunistischen Staatenblocks war eine wichtige Stufe, die uns der neuen Weltordnung näher brachte. Denn in dieser darf es kein ideologisches System wie etwa den Kommunismus geben, das sich absolut setzt. Michail Gorbatschows Perestroika kam, trotz seines Festhaltenwollens an einzelnen leninschen Lehren, letztlich doch einer Auflösung des kommunistischen Dogmatismus und Totalitarismus gleich. Nach dem weitgehenden Zerfall des Kommunismus im Osten hat das westliche kapitalistische System die Oberhand gewonnen. Doch auch dieses steht vor weltumfassenden Krisen und man darf gespannt sein, welches System sich im Rahmen dieser Krisen herausbildet und welches Maß an integrierender Kraft es besitzt. Einen unberechenbaren Faktor für das Programm einer neuen Weltordnung stellen die islamischen Staaten dar. Im religiösen Bereich sperren sie sich mehrheitlich gegen die westliche Vereinnahmung. Wirtschaftlich allerdings sind sie wegen ihrer Ölexporte schon längst dem kapitalistischen Markt verbunden und besitzen hier sogar einen maßgeblichen Einfluss. Nun die nächste Frage: Wer strebt nach der neuen Weltordnung? Die neue Weltordnung wird von zahlreichen Kräften, Gruppen und Persönlichkeiten auf politischem, wirtschaftlichem und religiösem Gebiet angestrebt. Im Folgenden kann ich nur einige Beispiele nennen. Politiker in Ost und West führen seit Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts den Begriff Neue Weltordnung immer häufiger im Munde. Stellvertretend für viele erwähne ich hier nur George Bush und Michail Gorbatschow. Beispielsweise im Zusammenhang mit dem Golfkrieg 1991 hat US-Präsident Bush immer wieder von der Notwendigkeit gesprochen, diese Welt einer neuen Ordnung zuzuführen, in der solche Kriege nicht mehr nötig sind. Als wichtigstes Mittel hierzu dient die Stärkung internationaler Organisationen wie der UNO, Weltparlament, Weltgerichtshof und Weltpolizei sind in den Ansätzen schon da und gewinnen ständig wachsenden Einfluss. Diese Pläne sind allerdings immer wieder ins Stocken geraten durch nationalistische Kriege und Zersplitterungen, etwa im ehemaligen Jugoslawien und der ehemaligen Sowjetunion, die der neuen Weltordnung entgegenzustehen scheinen. Freilich ist es auch möglich, dass gerade dadurch die Neustrukturierung der Welt beschleunigt wird. Denn nur eine Menschheit, die von Kriegen und Krisen dermaßen geschüttelt worden ist, dass sie am Rande der Verzweiflung steht, wird wohl ein Weltparlament als das kleinere Übel akzeptieren. Die dabei stets mitschwingende Gefahr einer Weltdiktatur erscheint erst dann nicht mehr so schlimm. Vor allem in den USA besitzt der Gedanke einer neuen Weltordnung eine lange Tradition. Das wird etwa daran deutlich, dass sich auf jeder 1-Dollar-Note der Aufdruck findet, Novus Ordo Seculorum, zu Deutsch Neue Weltordnung, in Verbindung mit einer Pyramide und einem seltsamen Auge, das auf der Spitze der Pyramide steht. Man weiß, dass es sich dabei um Freimaurersymbole, nämlich die Freimaurerpyramide und das Auge Luzifers handelt. Und hier in der Freimaurerei, insbesondere bei den Illuminaten, liegt auch die Wurzel der Vorstellung von der neuen Weltordnung begründet. Das Ziel der Illuminaten beschrieb der Gründer dieses im Jahre 1776 entstandenen Geheimordens, der Kirchenhistoriker Adam Weishaupt, folgendermaßen: Fürsten und Nationen werden ohne Gewalttat von der Erde verschwinden. Das Menschengeschlecht wird eine einzige Familie und die Welt die Wohnung von Menschen, die nur ihrer Vernunft folgen. Auf allen Gebieten soll absolute Toleranz herrschen. Eine absolute Wahrheit kann und darf es nicht geben, ebenso keine absolute Religion. Wir merken, dass in der Vorstellung von der neuen Weltordnung genau diese Ziele wieder begegnen. Damit die Menschheit eine einzige Familie werden kann, muss sie immer enger zusammenrücken. Technisch wurde dies in den letzten Jahrzehnten in enormem Umfang ermöglicht. Ich erinnere nur an globale Kommunikationsmittel wie Satellitenfernsehen, Verkabelung, Vercomputerisierung und Ähnliches. Entfernungen spielen keine Rolle mehr. Jeder Mensch ist überall erreichbar, insofern er an das weltweite Kommunikationsnetz angeschlossen ist. Nur das Sprachproblem ist noch nicht gelöst, doch gibt es auch hier Entwürfe, zum Beispiel die Kunstsprache Esperanto, die alle Menschen sprechen sollen. Meines Erachtens wird sich aber wohl eher Englisch als Weltsprache durchsetzen. So versucht der Mensch selber, die babylonische Sprachverwirrung rückgängig zu machen. Auf wirtschaftlichem Gebiet wird ebenfalls zunehmende Vereinheitlichung angestrebt. Die Barrieren des europäischen Marktes zum Beispiel sind Stück für Stück gefallen. Die Einheitswährung Euro wurde europaweit eingeführt. Und schon sind bargeldlose Zahlungsarten entwickelt, etwa ein Laser-Tätowierungssystem, bei dem den Kunden Nummern in die Haut eingraviert werden können. Auf weltanschaulich-religiösem Gebiet fällt das Streben nach der neuen Weltordnung zusammen mit dem Anspruch absoluter Toleranz und einer Ökumene der Religionen. Der Tübinger Theologe Hans Küng hat es kurz auf folgende Formel gebracht. Ich zitiere: Kein Friede unter den Völkern dieser Welt ohne einen Frieden unter den Weltreligionen. Zitat Ende. In ähnlicher Weise begründete der Philosoph Karl Friedrich von Weizsäcker seine Forderung nach Einberufung eines Friedenskonzils aller Kirchen und Religionen in seinem Buch Die Zeit drängt folgendermaßen. Zitat: In Bezug auf die drei Bereiche, nämlich Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, ist eine Einigung der Christen und eine Übereinstimmung der Weltreligionen möglich und geboten. Eine weltweite, politisch wirksame Rechtsordnung ist zu fordern. Zitat Ende. In vielen Kirchen sind solche Forderungen auf ein offenes Ohr gestoßen. So wurde bereits Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil der römisch-katholischen Kirche eine stärkere Öffnung zu den nichtchristlichen Religionen hin beschlossen, bei denen man Wahrheitselemente finden will, das Programm des sogenannten Aggiornamento. Im Oktober 1986 lud Johannes Paul II. Führende Vertreter der christlichen Kirchen, aber auch der nichtchristlichen Religionen, zu einem sogenannten Friedensgebetstreffen nach Assisi in Italien ein. Dieses wurde seither jährlich wiederholt, zum Beispiel 1987 auf dem heiligen Berg Hiei der Buddhisten bei Kyoto in Japan. Bei seinen Ansprachen redet Johannes Paul II. Angehörige heidnischer Religionen immer wieder als seine Brüder und Schwestern an. Auch in vielen evangelischen Kirchen kam es in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zum Ersatz des Missionsauftrags im biblischen Sinn, der ja auf die Bekehrung der Heiden zielt, durch ein alles offenlassendes Dialogprogramm. Insbesondere der Ökumenische Rat der Kirchen ist hier Vorreiter. Auf Kirchentagen werden immer häufiger sogenannte Gebetstreffen zwischen Christen, Moslems, Hindus, Buddhisten und Angehörigen anderer Religionen angeboten. Da sich aber dem Dialog der Religionen doch noch mancherlei dogmatische Hürden entgegenstellen, versucht man neuerdings durch gemeinsame praktische und moralische Anliegen ein Bindeglied zur neuen Weltordnung auf religiösem Gebiet zu bauen. So erkläre ich mir die zeitweilig starke Forcierung des konziliaren Prozesses, in dem die Problembereiche Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung quasi als Katalysatoren zur Religionsvermischung dienen. Karl Friedrich von Weizsäcker hat dies deutlich zum Ausdruck gebracht, indem er in seinem Buch Die Zeit drängt schreibt: Die Begegnung der Weltreligionen ist vielleicht das wichtigste geistige Ereignis unserer Zeit. Es wird gerade durch die gemeinsame Erfahrung der heutigen Lebensgefährdung der Menschheit vorangetrieben. Zitat Ende. Dem konziliaren Prozess entspricht im mehr säkularen Bereich die New Age-Bewegung. Das New Age oder neue Zeitalter soll ein Zeitalter der aufgehobenen Gegensätze, der Harmonie und des Friedens sein. Die Menschen und Völker sollen in Einklang mit sich selbst, miteinander und mit dem Kosmos leben. Eine absolute Wahrheit oder Religion kann und darf es nicht geben, da diese die Harmonie stören würde. Gott wird als unpersönliche kosmische Kraft verstanden, welche sich in vielfachen Erscheinungsweisen und in allen Religionen offenbare. Der Heilige Geist, von dem die Bibel spricht, wird mit den Geistern im Hinduismus, im Shintoismus, in Ahnenkulten und Ähnlichem gleichgesetzt. So etwa von dem New Age-Exegeten Eugen Drewermann, aber auch von extremen Vertretern schwärmerischer Kreise. Auf der Schiene der sogenannten gemeinsamen Geisterfahrung wird die Einheit der Religionen und der Menschheit möglich. So entsteht die neue Weltordnung. Und nun gelangen wir zur Beurteilung der neuen Weltordnung aus biblischer Sicht. Betrachtet man die Ziele, die mit dem Gedanken der neuen Weltordnung verbunden sind, so erscheinen diese zunächst faszinierend. Wer wünscht sich nicht endlich Frieden, Einheit, Gerechtigkeit und eine bewahrte Schöpfung? Und doch kann für einen Christen nicht die menschliche Sehnsucht ausschlaggebend sein, sondern allein das Wort Gottes. Übergeht er Gottes Wort, dann verfällt er allzu leicht der Verführung, die genau an solche Menschheitssehnsüchte anknüpft. Auch die Bibel spricht von einem zukünftigen Reich, in dem Friede und Gerechtigkeit herrschen werden und in dem keine Träne mehr geweint wird. Sie spricht davon mit großartigen und eindringlichen Worten, etwa am Ende der Johannesoffenbarung. Und doch wird deutlich, dass nicht der Mensch es ist, der dieses Reich herbeiführt, sondern allein Gott der Herr, der spricht: Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 5. So wichtig und notwendig also menschlich-politische Friedensbemühungen sind, so unmöglich ist es, dadurch umfassenden und dauerhaften Frieden im Stil einer neuen Weltordnung zu erreichen. Wer das behaupten wollte, müsste die Macht der Sünde leugnen, welche die Herzen der Menschen erfüllt. Selbst ein Apostel Paulus musste bekennen: Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Römer 7, Vers 19. Und in 1. Johannes 1 lesen wir: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Die Zielvorstellung von einer neuen Weltordnung geht, so schön und faszinierend sie zunächst erscheint, von einem utopischen und unrealistischen Menschenbild aus, welches den biblischen Aussagen vom sündhaften Wesen des Menschen widerspricht. Noch problematischer ist die Verwässerung der Wahrheitsfrage, die mit dem Einheitsgedanken verbunden ist. Hier strebt man nach Einheit auf Kosten der Wahrheit. Hier wird nicht nur Toleranz gegenüber der Person des anderen vorausgesetzt, was durchaus legitim wäre, sondern auch Toleranz in der Sache. Und das bedeutet, dass Wahrheit relativiert wird. Wo aber alles gleich viel gilt, wird alles gleichgültig. Da geht auch das Heil verloren. Jesus Christus, wie er uns in der Bibel beschrieben wird, lässt sich nämlich nicht in den Einheitssog einer Ökumene der Religionen einbeziehen. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und es gilt: In keinem anderen ist das Heil. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Ebenso wenig lässt sich der Heilige Geist mit den Geistern heidnischer Religionen gleichsetzen, bei denen es sich nach biblischer Aussage um gefallene Engel, um Dämonen handelt, nach 1. Korinther 10 und 2. Korinther 6. Für das Verständnis von Judentum und Christentum ist das erste Gebot konstitutiv, das besagt: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, 2. Mose 20. Die Vertreter einer neuen Weltordnung und einer Ökumene der Religionen versuchen zwar mit allen Mitteln, solche Aussagen umzudeuten oder historisch kritisch aufzulösen, aber es gelingt ihnen nicht. Die ganze Bibel ist nämlich durchdrungen davon. Das erste Gebot mit der Absolutheit des dreieinigen Gottes ist das Thema, das wie ein roter Faden die gesamte Heilige Schrift durchzieht. Wo das erste Gebot übertreten wird, wird nicht Friede die Folge sein, sondern das Gericht Gottes. Das lehrt uns die gesamte Geschichte des Alten und des Neuen Bundes. Ich habe diesen Sachverhalt in verschiedenen Büchern ausführlich dargestellt. Jede Religionsvermischung oder auch schon Relativierung der Absolutheit des dreieinigen Gottes fordert früher oder später seinen Zorn heraus. Den Höhepunkt wird Gottes Gericht erreichen, wenn er die Herrschaft des Antichristen, des endzeitlichen satanischen Weltdiktators, für eine bestimmte Zeit zulässt. In diesem Zusammenhang ist es interessant zu sehen, dass auch der Antichrist ein Friedensreich errichten wird. Es wird die diabolische Nachäffung bzw. Vorwegnahme des messianischen Friedensreiches Jesu Christi sein, verbunden mit der letzten Steigerung menschlichen Größenwahns und menschlichen Selbsterlösungsstrebens. Die Bibel spricht davon, dass der Antichrist dieses Reich aufrichten wird, bevor Jesus wiederkommt. So lesen wir in 2. Thessalonicher 2 folgende Warnung: Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise, denn er, Jesus Christus, kommt nicht, bevor der Abfall kommt und der Mensch der Bosheit offenbart wird, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und für die Zeit des Antichristen unmittelbar vor Jesu Wiederkunft gilt, was in 1. Thessalonicher 5 zu lesen ist: Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Es ist sehr wichtig, diese heilsgeschichtliche Reihenfolge zu beachten. Die Welt steht vor dem Kommen des Antichristen. Als nächstes kommt auf Erden nicht das Friedensreich Jesu Christi, sondern zuvor das Reich des Antichristen. Jede Friedensbestrebung und Bewegung, jede Bestrebung einer neuen Weltordnung muss sich an diesen Voraussagen messen lassen. Wie ist ihr Verhältnis zu Jesus Christus? Wird ein Friedensreich an Jesus Christus vorbei oder gar gegen Jesus Christus erstrebt? Will man Einheit auf Kosten der Wahrheit erreichen, die allein in Jesus Christus offenbart ist? Wenn ja, dann arbeitet man geradewegs dem Antichristen in die Arme, ob bewusst oder unbewusst. Ich möchte nun hier über die Bemühungen um eine neue Weltordnung kein abschließendes Urteil fällen. Dazu sind die Konturen dessen, was entstehen soll, noch zu unscharf. Auch sollte man sich davor hüten, ins Blaue hinein zu spekulieren. Dennoch weisen etliche Anzeichen, die ich schon genannt habe, darauf hin, dass hier tatsächlich eine Wegbereitung für das Kommen des kurzlebigen antichristlichen Scheinfriedensreiches stattfinden könnte. Die Bibel spricht von 42 Monaten Dauer, etwa in Offenbarung 12 und anderen Stellen. Wann es jedoch genau soweit ist, das vermag kein Mensch zu sagen. Aber das darf jeder Christ wissen. Das Reich des Antichristen wird nicht das Letzte sein, was kommt. Es ist nur die Stufe der letzten Ausreifung des Bösen. Danach aber wird Jesus Christus als Sieger in Macht und Herrlichkeit erscheinen und diejenigen in seinem wahren messianischen Friedensreich vereinigen, die ihm inmitten der antichristlichen Verführungen die Treue gehalten haben. So lesen wir in Offenbarung 7 die gewaltige Verheißung: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und rein gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ich fasse das Gesagte zusammen. Die neue Weltordnung erstrebt Frieden durch Welteinheit. Erstens politisch. Durch das Zusammenrücken der Machtblöcke und Ideologien im europäischen Haus und weltweit. Durch internationale Ordnungen, Institutionen und Kontrollmechanismen. Sie erstrebt Frieden durch Welteinheit wirtschaftlich. Durch ein neues Weltwirtschaftssystem und immer mehr vereinheitlichte Zahlungsarten. Und sie erstrebt Frieden durch Welteinheit religiös, durch Dialog und Zusammenarbeit mit Angehörigen aller Religionen. Dieses Erstreben der Welteinheit hat jedoch mehrere Verluste zur Folge. Erstens den Verlust der Freiheit der einzelnen Völker, die ihre Souveränität an immer höhere politische Komplexe abgeben müssen. Zweitens den Verlust der Freiheit des einzelnen Menschen, der im Fall einer nicht systemkonformen Einstellung bei einem Zusammenrücken der Welt immer weniger Ausweich- und Fluchtmöglichkeiten, etwa in neutrale Staaten, findet. Und drittens den Verlust der Wahrheit des christlichen Glaubens, die, wie zum Beispiel in Verlautbarungen zum konziliaren Prozess geplant, in einen universalen ethischen Konsens der Ideologien und Religionen integriert und damit letztlich beseitigt werden soll. Dem Welteinheitssystem werden dieselben Wirkungen zugeschrieben, die in der Bibel für das messianische Friedensreich Jesu Christi verheißen sind. Die neue Weltordnung soll denn auch evolutionär Schritt für Schritt dorthin führen. Dabei wird jedoch ein Dreifaches übersehen. Erstens, es wird übersehen, dass die Welt nicht evolutionär in den neuen Himmel und die neue Erde mündet, sondern dass sie wegen der wachsenden Sünde und Unbußfertigkeit der Menschheit vergehen muss, bevor Gott seine neue Welt erschafft, und zwar allein mit der Schar derer, die ihm die Treue gehalten haben. Man könnte jetzt hier verschiedene Bibelstellen anführen, was ich aus Zeitgründen weglassen muss. Es wird auch übersehen als Zweites, dass dieses Gericht Gottes nicht aufgehalten, sondern im Gegenteil noch beschleunigt wird, wo die größte Sünde, nämlich der Götzendienst in anderen Religionen und in menschenverherrlichenden atheistischen Ideologien wie etwa dem Marxismus, durch deren Anerkennung als gleichberechtigte Dialogpartner toleriert und forciert wird. Und es wird drittens übersehen, dass Jesus Christus nicht wiederkommt, bevor der Antichrist erschienen ist, der sein trügerisches und zeitlich eng begrenztes Weltfriedensreich aus den Kräften satanischer Inspiration und einer vereinigten Menschheit heraus errichten wird. Überblicken wir das bisher Gesagte, so sehen wir, dass die neue Weltordnung sämtliche Kennzeichen einer falschen Einheit an sich trägt, die, sobald sie erreicht ist, im Antichristen ihre Spitze finden wird. Diese Einheitsideologie weist, wie schon erwähnt, erschütternde Parallelen zum religionsvermischenden Gedankengut freimaurerischer und auch theosophischer Systeme auf. Nachfolgend gehe ich auf diese Zusammenhänge noch etwas ausführlicher ein. Es ist ein seit langem erklärtes Ziel der freimaurerischen Doktrin, insbesondere der Illuminaten, eine Weltbruderschaft zu errichten, in der alle Unterschiede zwischen Menschen, vor allem religiöser Art, beseitigt sind und es keinen Absolutheitsanspruch irgendeiner Religion auf Wahrheit mehr gibt. Laut Auskunft des Internationalen Freimaurerlexikons gehört es zu den Grundgesetzen der Freimaurer, sich bloß zu der Religion zu verpflichten, in welcher alle Menschen übereinstimmen und jedem seine besondere Meinung zu lassen. Der Satz von der Religion, in der alle Menschen übereinstimmen, ist das Fundament der Freimaurerei geworden. Zitat Ende. Mutig und treffend stellt hierzu der katholische Freimaurerexperte Manfred Adler fest, ich zitiere, dass der Progressismus, der die katholische Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil tiefgründig überflutet, ein Ergebnis des philosophischen Einflusses der Freimaurerei auf die Kirche ist. Zwischen der Maurerei und dem Progressismus besteht enge verwandtschaftliche Beziehung hinsichtlich der geistigen Konzeption. Und Adler schreibt weiter, tatsächlich ist es der geheime und offene Traum der maurerischen Weltpolitik, eine universale Weltregierung in einem universalen Welteinheitsstaat zu errichten. Nicht zuletzt um dieses Endziels willen waren einflussreiche kosmopolitische Maurerbrüder maßgeblich an der Gründung der Organisation der Vereinten Nationen, UNO, beteiligt, die ihr Hauptquartier in New York haben und 1945 anstelle des Völkerbundes traten, der sich 1920 in Genf konstituiert hatte. In ähnlicher Weise vertritt auch die Theosophie, wie sie von den spiritistischen Medien Helena Petrovna-Blavatsky, Henry Steele Alcott, Annie Besant und Alice Ann Bailey ausgestaltet wurde, die Idee einer Menschheitsfamilie, in der alle Menschen guten Willens zusammenarbeiten und das Friedensreich auf Erden errichten. Alcott sagt, keine Religion ist höher als die Wahrheit, in der Bruderschaft aller Religionsbekenntnisse ist der Friede und der Fortschritt der Menschheit enthalten. Und in ihrem Buch Probleme der Menschheit führt Alice Bailey aus, es gibt weder Probleme noch Umstände, denen mit gutem Willen, wobei guter Wille hier groß geschrieben ist, nicht beizukommen wäre. Zitat Ende. Bailey ruft dazu auf, Zitat, in Begriffen der einen Familie, des einen Lebens und der einen Menschheit zu denken. Einheit und rechte menschliche Beziehung können durch das gemeinsame Handeln der Männer und Frauen guten Willens in jedem Land hergestellt werden. Zitat Ende. Der Preis, der dafür zu zahlen ist, lässt sich aus den weiteren Ausführungen Baileys erahnen, indem sie sagt, wir haben alle ein Recht auf unseren eigenen Standpunkt, vorausgesetzt, dass dieser auf überlegtem und intelligentem Denken basiert. Zitat Ende. Wer bestimmt aber darüber, welches Denken überlegt und intelligent ist? Bailey weiter. Es steht jedoch keinem von uns zu glauben, dass seine Ideen die einzig richtigen sind. Jede Idee ist im Grunde genommen relativ. Im Programm der Aktion Weltumfassender guter Wille, einer Tochterorganisation der Theosophischen Gesellschaft, stehen folgende aufschlussreiche Passagen zu lesen. Ich zitiere ausführlich. Weltumfassender guter Wille ist eine vom Büro für öffentliche Information der Vereinten Nationen akkreditierte nichtstaatliche Organisation. Sie unterhält zwanglose Verbindungen zu bestimmten spezialisierten Agenturen sowie mit einem weiten Kreis nationaler und internationaler nichtstaatlicher Organisationen. Das Werk des weltweiten guten Willens basiert auf den Grundsätzen der Brüderlichkeit, menschlichen Einheit, des Teilens und der Kooperation. Dazu auf den fundamentalen Rechten und Freiheiten, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in den Vereinten Nationen verkörpert sind. Weltweiter guter Wille ist eine Weltdienstorganisation, die das Prinzip der Gleichberechtigung von Rassen, Religionen, Ideologien, politischen und wirtschaftlichen Überzeugungen praktiziert. Ich zitiere weiter aus dem Papier der Aktion Weltweiter guter Wille. Und nun geht es hier um den Christus. Zitat: Heute nun wird die Wiederkehr des Weltlehrers, des Christus, von Millionen erwartet. Nicht nur von Christgläubigen, auch von solchen jeden Glaubens, die den Avatar unter anderen Namen ersehnen. Lord Maitreya, Sri Krishna, Messias, Imam Mahdi und Bodhisattva. Wichtig ist die Tatsache des Übergangs in ein neues Zeitalter, New Age. Vorbereitung für Menschen guten Willens ist notwendig, um neue Lebenswerte und Maßstäbe, neue Verhaltensweisen zu gewinnen, neue Haltungen auch gegenüber nicht getrennt sein und Kooperation, die alle zu rechten menschlichen Beziehungen und zum Weltfrieden führen. Der kommende Weltlehrer wird in erster Linie um die Erfordernisse einer neuen Weltordnung und um Reorganisation der Sozialstruktur bemüht sein. Weltweiter guter Wille ist eine Aktivität des Lucy's Trust, dieser hieß ursprünglich Lucifer Publishing Company, einer auf gewinnloser Basis arbeitenden Organisation für Erziehung, die 1922 in den USA zum ersten Mal eingetragen wurde. Zitat Ende. Nun, das freimaurerische und theosophische Gedankengut ist im Kern immer das gleiche geblieben. Nur die Namen und Etiketten wechseln. So wird es heute unter Etiketten wie Neue Weltordnung, Konziliarer Prozess, New Age und Globalisierung feilgeboten. Der Angriff richtet sich früher oder später und mehr oder weniger getarnt gegen den Anspruch auf absolute Wahrheit einer Religion und somit gegen den Absolutheitsanspruch Jesu Christi. Er führt zu einer falschen Einheit ohne rettende Wahrheit. Welches sind denn nun die Unterschiede zwischen wahrer und falscher Einheit? Nun, wahre Einheit umfasst nur diejenigen Menschen, die an Jesus Christus glauben, die sein Wort als die Wahrheit behalten, die in der Welt aber nicht von der Welt sind und die daher von der Welt gehasst werden. Nachzulesen etwa in Johannes 17. Falsche Einheit hingegen umfasst die ganze Menschheit, hurt mit allen möglichen Ideologien und Religionen und verfolgt diejenigen Menschen mit Zwang, Terror und schließlich Gewalt, die Jesus Christus als einzigem Herrn, Erlöser und Friedensbringer die Treue halten. So etwa in der Johannes-Offenbarung, Kapitel 13, 17 und 18 nachzulesen. Wahre Einheit kommt durch Missionierung und Evangelisierung aller Völker zustande, durch den klaren Ruf zum rettenden Glauben und zur Lebensübergabe an Jesus Christus. Falsche Einheit hingegen umgeht diesen Ruf zur Bekehrung, indem sie politische Probleme und Selbsterlösungsversuche einer sich als autonom verstehenden Menschheit in den Vordergrund stellt. Einer Menschheit, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat zu ihrer Rettung und die ihre Zuspitzung im Antichristen findet, der sich selbst in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. 2. Thessalonicher 2. Wahre Einheit schließlich duldet keine Irrlehre. Falsche Einheit dagegen duldet Irrlehre und fördert sie infolge der Vermischung der Ideologien sogar noch. In der Praxis besitzt die falsche Einheit eine dreifache Ausrichtung, die zur Diktatur des Antichristen führt. Erstens, politisch auf ein Welteinheitsreich hin, in dem alle einerlei Meinung haben, Offenbarung 17, Vers 13. Wirtschaftlich auf ein einheitliches Weltwirtschaftssystem hin, in dem niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Malzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens 666, Offenbarung 13, Vers 17 und 18. Und drittens religiös auf eine Welteinheitsreligion hin, in der alle, die auf Erden wohnen, den Drachen, also Satan, und das Tier aus dem Meer, also den Antichristen, anbeten, alle, deren Namen nicht geschrieben sind von Anfang der Welt in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist, im Lebensbuch Jesu Christi, Offenbarung 13, Vers 8. Überschaut man die Lage, so sieht man, dass diese Tendenzen in der neuen Weltordnung in zunehmender Deutlichkeit zu erkennen sind. Meines Erachtens zu Recht schreibt deshalb der Schweizerische Bund aktiver Protestanten im Blick auf den in die neue Weltordnung integrierten konziliaren Prozess Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts bereits Folgendes. Ich zitiere aus der Zeitschrift Signal: Diese Bewegung arbeitet ganz klar und sehr konkret auf Ziele hin, wie sie der in der Offenbarung genannte Antichrist für seine noch ausstehende Weltherrschaft benutzen wird, nämlich die Herstellung einer Welteinheitsreligion im weiteren Sinn und das Wiedererstehen des Römischen Reiches, was durch die Einigung Europas unter der Schirmherrschaft des Papstes eingeleitet werden dürfte. Zitat Ende. Meine Kritik fasse ich in folgenden Sätzen zusammen. Am Ende der neuen Weltordnung und des in diese integrierten konziliaren Prozesses stehen nicht Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung, sondern ein Welteinheitsreich, ein einheitliches Weltwirtschaftssystem und eine Welteinheitsreligion. Die vereinigte Menschheit wird zum Heilsbringer erhoben und nimmt damit zusehends die Stelle Jesu Christi ein. Die neue Weltordnung erstrebt Einheit auf Kosten der Wahrheit, die Einheit der Menschheit. Und auf Kosten der Wahrheit geschieht das, die allein in Jesus Christus offenbart ist. Die neue Weltordnung bereitet auf diese Weise, ob gewollt oder ungewollt, dem letzten endzeitlichen Weltherrscher, dem Antichristen, den Weg. Nun stellt sich abschließend die Frage: Wie sollen glaubenstreue Christen denn auf die zweifellos bedrückenden Probleme in unserer Welt reagieren? Nennt die Bibel eine Therapie, die die kritisierten Abwege vermeidet? Diese Therapie gibt es in der Tat. Sie setzt zunächst die richtige Diagnose voraus. Die biblische Diagnose lautet so: Die ganze Welt liegt im Argen, 1. Johannes 5, Vers 19. Die ursprünglich gute Schöpfung ist durch die Sünde des Menschen entstellt. Die menschliche Sünde gründet in der Lossagung vom einzig wahren Gott und in der Ablehnung der Erlösung, die er im neuen Bund durch das Kreuzesopfer Jesu Christi für uns bereitet hat. Da die meisten Menschen den einzig wahren Gott der Bibel und den Opfertod seines Sohnes ablehnen, bleibt der Zorn Gottes über ihnen. Sie und damit die Welt überhaupt bleiben im Machtbereich Satans, des Bösen und des Fürsten dieser Welt. Daher rühren im tiefsten Grunde Kriege, Katastrophen und die Ungerechtigkeit auf Erden, wie die Heilige Schrift deutlich macht. Gegen Ende der Geschichte, so sagt es die gesamte biblische Apokalyptik, werden die Zustände nicht besser, sondern schlimmer. Die Sammlung des jüdischen Volkes aus der Zerstreuung und die Errichtung des Staates Israel im Jahre 1948 ist das wohl deutlichste prophetische Zeichen dafür, dass wir am Ende der Heils- und Weltgeschichte stehen. Das ist vielfach bereits bei den alttestamentlichen Propheten vorausgesagt. Für diese Zeit aber hat Jesus Christus nicht Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung angekündigt, sondern Kriege, Erdbeben, Inflation, wachsende Verführung und Christenverfolgung, Matthäus 24 etwa nachzulesen. Die Erfüllung dieser Voraussagen erleben wir heute wortwörtlich. Wenn das so kommen muss, kann man dann gar nichts dagegen tun? Doch eines, und dieser Weg wird in der Bibel immer wieder beschrieben. Er lautet Umkehr zu Gott. Nun ist aber Gott nicht irgendein höheres Wesen, das allen Religionen und Ideologien gemeinsam ist und mit dessen Verehrern man beliebig zusammenarbeiten kann. Nein, Gott ist nach der Aussage der Bibel allein der Gott Israels, der Vater Jesu Christi, der die Zusammenarbeit mit Heiden gerade in dogmatischen und ethischen Fragen und die Anerkennung ihres Götzendienstes streng verbietet. Umkehr zu Gott ist deshalb identisch mit Mission und Bekehrung, mit der Abkehr vom alten heidnischen Wesen und Götzendienst und der Hinkehr zu Jesus Christus als dem einzigen Erlöser und Herrn. Jede neue Weltordnung und in diese integrierte Friedensbewegung aber, die sich Frieden und Sicherheit und die Abschaffung des Krieges als Ziel gesetzt hat, wird scheitern, wenn sie nicht zuerst eine Frieden-mit-Gott-Bewegung in Einklang mit dem ersten Gebot wird. Denn sie hat den Gott der Bibel nicht auf ihrer Seite. Die Aufgabe der christlichen Kirchen ist es dabei nicht, Frieden um jeden Preis zu verkündigen, sondern zu Jesus Christus als dem wahren Friedensbringer zu rufen. Die Umkehr zu Gott im biblischen Sinn könnte dazu führen, dass Gott sein Gericht noch aufhält und seiner geschundenen Schöpfung Gnadenzeit schenkt. Nicht mehr und nicht weniger. Vorbild hierzu können zum Beispiel die Bewohner von Ninive sein, die dem Bußruf Gottes Folge leisteten. In Jona 3 wird das beschrieben. Eine Bewahrung der alten Schöpfung auf unbegrenzte Zeit hingegen ist uns in der Heiligen Schrift nicht verheißen. Mission ist auch aus dem Grund die entscheidende Grundlage für die Herstellung von Frieden und Sicherheit, von Gerechtigkeit, Frieden und der Bewahrung der Schöpfung, weil sich nur so das Herz des einzelnen Menschen verwandelt. An die Stelle von Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, an die Stelle all dieser Laster tritt die Frucht des Geistes, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, Selbstbeherrschung. Galater 5, Verse 19 bis 23 wird das beschrieben. Christen sind aufgerufen, diese Frucht des Geistes, freilich noch in der Zerbrechlichkeit einer anfechtbaren irdischen Existenz, aber doch keim und zeichenhaft in die Welt hinauszutragen. So wachsen Liebe, Friede und so weiter von innen nach außen. Zugleich sind Christen gerufen, das Gewissen der Menschen, insbesondere der Verantwortlichen, zu schärfen. Ein sogenannter universaler ethischer Konsens als Konglomerat relativer Meinungen ist hierzu allerdings nicht geeignet. Allein die Offenbarung des göttlichen Wortes in der Bibel kann hingegen der Orientierungspunkt für die Gewissensentscheidung des Christen und durch ihn der Welt sein. Von der Bibel her ergeben sich klare Verhaltensweisen für den Umgang mit den Bereichen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Der Christ soll sich dafür einsetzen, doch unter folgenden Gesichtspunkten, die ich ans Ende meines Vortrags stellen möchte. Erstens, es sind zerbrechliche Werte, deren dauerhafte Bewahrung oder Heilung hier auf Erden nicht verheißen ist. Erst der wiederkommende Herr Jesus Christus wird dauerhaften Frieden und umfassende Gerechtigkeit bringen und eine neue, unzerstörbare Schöpfung errichten. Zweitens, der einzelne Christ und auch die Kirchen als Gesamtheit können auf dieser Erde nur Zeichen der kommenden Welt der Gerechtigkeit, des Friedens und der erneuerten Schöpfung setzen, aber diese nicht vorwegnehmen. Das will der Martin Luther zugeschriebene Satz besagen: Wenn morgen die Welt unterginge, so würde ich doch heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und drittens, der Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung darf den Einsatz für die Mission an unbekehrten und dadurch ungerechten und friedlosen Menschen nicht verdrängen. Er kann nicht gegen den Absolutheitsanspruch Jesu Christi geschehen, sondern nur von Jesus Christus her, wenn das Gericht Gottes über eine gottlose Welt noch aufgehalten werden soll.